Live 4. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen mitternächtlichen Stunde Plan B mit Klaus 4, mit mir und dem Sendungstitel heute: Ohne Worte, ohne Hast, fast. I got this long intro, I got nothing to say. I just want to ask one question. Hear me out. How we living? My east side niggas, how we living? How we living? My bulletproof west, how we living? How we living? My niggas up north, how we living? How we living? My niggas down south, how we living? How we living? How we living? My niggas, how we living? Sinning, cause that's the only way we think we're winning. Killing, cause that's the only language people listen to. Slinging, cause that's all you can manage when you've been into prison, forbidden to listen. Good riddance to bad rubbish. We don't know how to forgive, we hold grudges. And we don't know how to receive, we throw punches. And we don't know how to believe that there's too much drama. I feel like walking roll with two straps and armor. All we care about is funds and gongs, guns and arms. The best chick on your arm, the best watch on your wrist. Your best watch your wrist, cause them boys are. Best cop your blitz, cause them boys are. Best tink your whip like them boys' cars. But I don't wanna be cocking it back, and everywhere I go, watching my back. I just wanna hop on a track, do my thing, not put on an act. I don't even wanna put on bling. Fuck up, go to jail, get put on the wing. Got my own mind, never been put on the string. Cause I just wanna be the best. I don't wanna do shows and be in a vest. Live life to the fullest, cause life can be taken away. Be careful with bullets, cause bullets can easily spray. If he's ready to pull it, you better be ready to react. If it's duck, duck, or say fuck and get back. Cause there's too much war, too much. Some need a strap just to go to the corner store. And is it worth the stress? Bake it in a vest, when headshots can take him in a vest. Take the bigger steps, and you soon could take the bigger check. Yeah. Cause when a gun goes off in your head, you will be heading from a close coffin. I'm dreading that my time's up soon, might die with the nines up soon. Or do something dumb and get picked out of the lineup soon. No, with me. Cause I'm in two minds, and I know what's wrong, and I know what's right. And I know I'm strong, and I don't just say that shit when I write. Live life to the fullest, cause life can be taken away. Be careful with bullets, cause bullets can easily spray. If he's ready to pull it, you better be ready to react. If it's duck, buck, or say fuck and get back. How we living? My east niggas, how we living? How we living? My west niggas, how we living? How we living? My niggas up north, how we living? North. How we living? My niggas down south, how we living? South. How we living? East side, how we living? How we living? My bulletproof west, how west. We living? How we living? My north niggas, how we living? North. How we living? My niggas down south, how we living? Just live life to the fullest, cause life can be taken away. Be careful with bullets, cause bullets can easily spray. If he's ready to pull it, you better be ready to react. If it's luck, muck, or say fuck, and get back. ohne Worte, ohne Hast, fast. So wie die Belgier, die übrigens soeben im Spiel gegen die USA in der Verlängerung das zweite Tor und das wohl entscheidende Tor geschossen haben zum 2:0 gegen die USA. Chillige Musik in dieser Stunde. Zunächst von Lone, die zuerst geborenen Sekunden, First Born Seconds. Dann ein schon etwas zurückliegender Track des UK-Rappers Kano, der vor Bullets warnt, vor herumfliegenden Gewehrkugeln, von denen, wie wir alle wissen, es derzeit mehr als genug gibt. Hier im Hintergrund, das ist der Producer Josh Brandt mit einem Titel aus seiner 213 betitelten EP. In der nächsten Woche gibt es an dieser Stelle den 1Live-Konzertsommer. In weiten Teilen des Sektors stehen die Schulferien an. Eine Art Zäsur also für viele, natürlich auch für mich, der ich zwar nicht verreise, erstmal nicht, bin in dieser Hinsicht ein absoluter Spätfahrer oder Geher oder was auch immer und weide mich in den ganzen Wochen, bis es dann endlich soweit ist, an der Vorfreude, von der ich bis heute glaube, sie sei in Wahrheit die schönste Freude. Viele aber werden losfahren, freuen sich jetzt schon, es ist ja nicht mehr allzu lange hin und der ein oder andere Track hier soll natürlich das Thema Sommer dann auch mit transportieren. Ich glaube, einer meiner allerliebsten Sommersongs stammt von dem Australier Lewis Tillett. Er hat dieses Lied vor einer ganzen Reihe von Jahren mit Charlie Owen aufgenommen und der Song selber heißt auch Summer und beleuchtet so vielleicht ein bisschen die angenehm morbide Seite des Sommers. Das heißt da sinngemäß, verbringe meine Samstagabende allein, nichts zu tun, sitz zu Hause rum. Die Stadt hier stirbt so langsam vor sich hin, kein Ort, kein Platz hier, wo ich gerne bin. Sommer, da ist er wieder. Spend my Saturday nights alone. Nothing to do, just sit at home. This town's getting dead, nowhere to go. Close the dance, she don't seem to show. Summer is coming again. Summer with me and my friends. Summer, the day to the beach. Summer within my reach. Summer has gone and I'm all alone. I think I'll just go on back home. This town's getting deader than before. No place to go. Summer is coming again. Summer with me and my friend. Summer, the day that the beach. Summer within my reach. Summer is coming again. Summer with me and my friend. Summer, a day in the beach. Summer within my reach. Der Münchner Drum and Bass Produzent, ein sehr junger Kerl, Anfang 20, Frederick Robinson, hat Ende letzten Jahres sein Debütalbum Mixed Signals auf dem britischen Label der Bluma 10 Crew veröffentlicht. Und der Titeltrack ist es, den wir hier im Synchro Remix hören. Ohne Worte, ohne Hast. Fast. Sommer. Die Dienstage in den nächsten Wochen. Was könnte ich tun? Manche gehen in die Berge, andere ans Meer zum Baden. Ich werde mir wohl ein Taxi nehmen nach Opladen. Endlich Ferien. Ohne Worte. Ein Kaffee, ein Stück Torte. Wenn die Städte sich so langsam leeren, die Nachmittage sich wie Kaugummi in die Länge ziehen. Selbst die Hunde sind so unsagbar müde. Ich mag diesen morbiden Charme, ich kann es nur immer wieder sagen, verlassener Städte. Briefträger mit gerade einmal halbvollen Taschen, Männer und Frauen, die in geöffneten Türen stehen, hinterm Jägerzaun im Garten und warten. Post? Nein, heute ist nichts dabei. Gespräche versanden, die Betroffenen verlieren schon mal den Faden, am Strand, in den Bergen und erst recht auch in Opladen. Tuesday, forever afternoon, Nachmittag am Dienstag, immer Moody Blues 1967. Thank you. Sommer. Manche gehen in die Berge, andere ans Meer zum Baden. Ich werde mir wohl ein Taxi nehmen nach Opladen. Und scheint der Mond so schön, wenn wir nach Hause gehen, sonst nimmt man das ja nie so richtig wahr. Die schönste Freude ist die Vorfreude. Oft glaubt man, sie dauere ewig, so wie auch ein Dienstagnachmittag eine gefühlte Ewigkeit andauern kann. Tuesday, forever afternoon. Vorfreude. Genieße die Vorfreude. Was dann tatsächlich kommt, ist eigentlich nicht so wichtig und meistens geht ja eh alles schief. Wirklich spannend wird es danach erst wieder. Remember that. Erinnere dich. Die Erinnerungen, die sind wichtig. Wie wir da saßen. Ohne Worte. Ein Kaffee. Ein Stück Torte. Ohne Hast. Fast. Wie Diamanten sind sie. Die Erinnerung. Etwas für die Ewigkeit. Diamonds are forever. They all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. I don't need love. Burial. Der Nachtbus, Night Bus. Ohne Worte, ohne Hast, fast. Mich hat vor einigen Jahren mal jemand gefragt, wie aus meiner ganz persönlichen Sicht sich das Nachtleben über all die Jahre verändert hätte. Ich sagte ihm, dass dem Fragesteller, dass meiner Ansicht nach und durchaus entgegenlaufend zur landläufigen Beurteilung die Straßen im Sommer nachts irgendwie etwas ruhiger seien, obwohl doch viel mehr Menschen sich auf ihnen bewegen würden als im Winter. Zudem antwortete ich ihm, hätte ich die Erfahrung gemacht, dass die Taxifahrer über all die Jahre freundlicher geworden seien, ohne dass sie jemals nun wirklich unfreundlich gewesen wären. Ich bin der Meinung, Taxifahrern kannst du im Prinzip alles erzählen. Sie hören dir zu, denken sich wahrscheinlich ihren Teil und geben der Zentrale dann auch beiläufig Bescheid, dass sie natürlich die Fahrt zur Stadthalle anschließend übernehmen werden. Wo soll's denn überhaupt hingehen? Ach, wenn sie schon fragen, nach Opladen. Alle Welt schaut Fußball, fährt in den Urlaub. Was zum Teufel wollen Sie in Opladen? Ach, wissen Sie, ich habe früher selber gegen den Ball getreten. Ich war ein berühmter Mittelstürmer bei Hertha BSC. Einem Taxifahrer kannst du so etwas erzählen. Er wird es dir natürlich nicht glauben, aber er gibt dir nie das Gefühl, dass er dir nicht glaubt. Kämmerling, Timo Kämmerling, so war mein Name. Das muss aber lange her sein, sagt der Taxifahrer. Dass er mein Geschwätz für Geschwätz hält, sagt er natürlich nicht. Danach wurde ich DJ, sage ich ihm. Ich war ein berühmter DJ, fast so berühmt wie Sven Väth. Könnten Sie wohl etwas schneller fahren? Ich komme sonst zu spät. Die größten Schlitten fuhren am Flughafen vor und luden mich ein. Luxuskarossen mit getönten Scheiben. Das war mir wichtig. Verstehen Sie mich bitte richtig. Getönte Scheiben gehören zu einem DJ wie ein Pilz zum Korn. Würden Sie bitte links abbiegen, da vorn? Thank you. hier ist Musik aus der neuen Folge der DJ Kicks Compilation-Reihe, die diesmal zusammengestellt worden ist von dem Briten Will Saul und die ich einfach nur großartig finde, mit einer ganzen Reihe so leicht verhangener, leicht sentimental zu nennender House-Tracks wie diesen Beitrag hier von Joe Gray. Ich möchte euch von dieser mitternächtlichen Dienstagswarte aus alles Gute, Liebe und Schöne wünschen für die Ferien, soweit natürlich euch das betrifft. Ansonsten gilt, die Karten musikalisch liegen nach fast exakt der Hälfte des Jahres mehr oder weniger auf dem Tisch. Ich habe angesichts dieser Sendung überlegt, wo ist das Geheimnis? Wo ist diese eine Platte, die vielleicht so ein bisschen untergegangen ist und von der ich hoffe und glaube, dass sie mich noch ein wenig weiter durch dieses Jahr begleiten wird und am Ende womöglich auch dorthin, wohin es mich dann auch irgendwann im Laufe dieses Sommers, des Spätsommers wohl eher treiben wird. Float heißt dieses Album, das ich einfach mal als absoluten Tipp mit zahlreichen Ausrufezeichen versehen hier ans Ende dieser Sendung setzen möchte. Es stammt von dem Dänen Christian Harting und ist ein bezauberndes, unfassbares Werk in Sachen Doom, Folk, Exotica, Noise, aber immer songorientiert. Christian Harting, Float, alles Liebe, alles Gute, ciao. Nothing tear us apart. Anything that comes to mind, anything that comes from the heart, anything that comes from the mind, anything that goes to the heart. A faith, faith is blind. See no vultures, no sharks. Tonight there are no enemies. Tonight there are.